Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein seltsamer Bruder. Erster Teil. Meine neue Klientin hieß Kummer. Und sie schien auch welchen zu haben. Mir konnte das recht sein. Meine Kaffeemaschine hatte nach 10-jährigem treuen Dienst den Geist aufgegeben. Und wenn ich mir etwas leistete in meinem bescheidenen Leben, dann war es eine gute Kaffeemaschine. Frau Kummer stimmte mir zu. Guter Kaffee ist wichtig. Das sage ich auch meinem Mann immer. Ihm ist das einerlei. Es gibt nicht viele Männer, denen guter Kaffee wichtig ist. Welche Bohnen bevorzugen Sie? Gemahlene. Vielleicht sollten wir uns an einen ruhigeren Ort zurückziehen. Das geht nicht. Ich bin Lehrerin. Ich muss gleich wieder zurück in die Klasse. Lehrerin habe ich mir immer anders vorgestellt. Und ich dachte, dass ein Privatdetektiv wie ein heruntergekommener Filmstar aussieht. Sie aber sehen nur heruntergekommen aus. Nachdem wir uns jetzt näher gekommen sind, sollten wir zum geschäftlichen Teil unserer Verabredung wechseln. Ich habe einen Bruder. Eigentlich kein richtiger Bruder, aber wir sind zusammen aufgewachsen. Das klingt ziemlich verwirrend. Für solche Fälle wende ich den Spezialtarif an. Ach, Sie haben verschiedene Tarife? Ja, schlechte und miserable. Sie möchten, dass ich nach Ihrem Bruder, der keiner ist, suche? Seine Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Er war immer etwas seltsam. Lernbehindert, wie die Psychiater sagten. In Wirklichkeit war er einfach nicht geeignet für ein normales Leben. Er bekommt eine kleine Rente. Er lebt sehr bescheiden und zurückgezogen. Und jetzt hat er sich noch ein wenig mehr zurückgezogen. Über all die Jahre hat er sich regelmäßig bei mir gemeldet. Nur kurz Hallo gesagt oder auch mal ein bisschen was erzählt, was er so alles erlebt. Seit 3 Wochen habe ich nichts mehr von ihm gehört. Haben Sie die Polizei verständigt? Nein, noch nicht. Georg mag keine Polizisten. Es ging ihm zuletzt gesundheitlich nicht sehr gut. Vielleicht braucht er medizinische Hilfe. Besitzt er ein Handy? Nein, nur Telefonkarten, die ich ihm schenke. Wo wohnte er zuletzt? Ach, da und dort, überall. Er war kein sesshafter Mensch. Ein Schlafplatz genügte ihm. Am besten fangen Sie bei Wagner an, den hat er gut gekannt. Sehen Sie den kleinen blonden Engel da drüben? Süß, nicht? Vor 2 Tagen hat sie einem anderen Mädchen ins Gesicht gespuckt. So etwas hätte ich als Kind nie getan. Wie waren Sie als Kind? Sie reichte mir einen Umschlag mit Fotos und Angaben zu ihrem seltsamen Bruder. Der Vorschuss hätte problemlos für eine neue Kaffeemaschine gereicht. Doch zuerst wollte ich ihn mir verdienen. Deshalb ging ich schnurstracks zu Herrn Wagner, der in einem einfachen Holzhaus lebte. Im Moment vermiete ich nichts. Sie vermieten Geräteschuppen an Wohnungssuchende. Das ist kein Geräteschuppen, das ist ein Blockhaus. Aber das vermiete ich nicht, schon gar nicht an Sie. Sie sind mir nämlich unsympathisch. Ist das die berühmte Krötenübung? Ja, das mache ich 3-mal am Tag. Es hilft gegen die freien Radikalen im Körper. Gähnen ist ebenfalls gut und natürlich Rülpsen, aber das mache ich nur bei Neumond. Und das hilft auch gegen Käfer und feuchtes Holz. Ich lebe seit 10 Jahren in diesem Blockhaus. Ich möchte der Erde verbunden sein, vor allem nachts. Ich schlafe auf dem Fußboden, da kann ich die Erde gut spüren. Sie vibriert manchmal ganz leicht. Ist Ihnen das noch nie aufgefallen? Doch, vor allem wenn eine S-Bahn in der Nähe durchfährt. Als Kind habe ich ein Erdbeben miterlebt. Was prägt einen ein Leben lang? Zweifellos. Genauso wie böse Tanten, zu viel Spinat und eine Überdosis Sesamstraße. Ich suche nach einem Mann, der Georg heißt und der ab und zu hier übernachtet hat. Georg? Ja, klar. Einer der wenigen, der einen echten spirituellen Zugang zum Leben hat. Leider redet er nicht viel. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Das muss vor etwa 3 Wetter gewesen sein. 3 Wetter? Ist das nicht ein Haarspray? Ich finde unsere Zeiteinteilung idiotisch. Stunden, Tage, Wochen. Das ist genauso blöd und unnatürlich wie die Staatsgrenzen. Für mich gibt es nur Wetter. Das sind Perioden, in denen die gleichen Wetterbedingungen vorherrschen. Also wenn es 2 Tage regnete, dann ist das ein Wetter. Wenn danach einen Tag die Sonne scheint, ist das ein anderes Wetter. Und wenn es bewölkt ist und danach regnet und später wieder die Sonne scheint? Dann sind das 3 Wetter. 3 Wetter an einem einzigen Tag. Na und? Schließlich gibt es auch mehrere Stunden an einem Tag. Aber wenn es 2 Wochen schön und trocken war, dann ist das nur 1 Wetter? So ist es. Kann man die 3 Wetter, seitdem Sie Georg nicht gesehen haben, auch in Tage umrechnen? Ja, sicher kann man das. Aber weshalb sollte ich das tun? Weil dieser Georg spurlos verschwunden ist. Na und? Ich bin manchmal auch spurlos verschwunden. Wenn ich jetzt hier rausgehe und etwas einkaufe, danach wieder zurückkomme und mich niemand gesehen hat, dann bin ich 3-mal spurlos verschwunden. Ist doch so, oder? Könnte es sein, dass damals bei diesem Erdbeben Ihre Gehirnrinde ein wenig Schaden erlitten hat? Des einen Schaden ist des anderen Glück. Er drehte sich um und begann mit seinen Fingern auf einen Holzscheit zu klopfen. Er tat so, als würde er morsen oder Musik machen, aber in meinen Ohren klang es nach gar nichts. Ich ließ den seltsamen Kauz stehen und schaute mich auf dem Grundstück um. Es war ziemlich groß und verwildert. Ein baufälliges Haus war von hohen Bambusstauden umgeben. Auf der Treppe saß eine junge Frau. Ziehen Sie hier ein? Sollte ich? Vermietet Herr Wagner die Zimmer in seinem Haus? Ja, er selber lebt lieber in dem Blockhaus. Wie viele Wetter wohnen Sie schon hier? Diese Zählweise ist mir viel zu kompliziert. Und in Wochen oder Tagen gezählt? Ist mir auch zu kompliziert. Ich bin manchmal ein paar Tage hier und dann wieder nicht. Ich male. Auch das noch. Sie mögen keine Kunst? Doch, aber nicht vor dem Mittagessen. Ich male auch nie vor dem Mittagessen. Das ist hochinteressant. Kennen Sie einen Georg, der hier wohnte? Hat er Sie geschickt? Weshalb sollte er? Er ist in mich verliebt und kann nicht verstehen, dass ich hier bin, um zu malen und nicht, um mich zu verlieben. Welches Zimmer hatte er? 1. Stock links. Ich gehe einkaufen. Soll ich Ihnen auch etwas Farbe mitbringen? Ich schüttelte den Kopf und gab ihr meine Karte. Sie verschwand hinter einem Bambus. Das Haus sah ziemlich heruntergekommen aus, aber nicht akut einsturzgefährdet. Die Treppe hielt meinem Gewicht stand. Im 1. Stock fand ich Georgs Zimmer unverschlossen vor. Ich wollte gerade eine Schublade einer Kommode öffnen, als ich hinter mir ein Geräusch hörte. Danach hörte ich nichts mehr. Etwas Hartes traf mich am Kopf und knipste alle Lichtlein aus. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein seltsamer Bruder, 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Ein seltsamer Bruder, 2. Teil. Was bisher geschah? Die Suche nach einem jungen Mann führt Maloney auf das Grundstück von Herrn Wagner, der in einem Blockhaus lebt und das eigentliche Haus vermietet. Seine seltsamen Ansichten und Gewohnheiten passen zur eigenwilligen Szenerie. Auf der Treppe zum Haus begegnet Maloney einer jungen Malerin, die den Vermissten auch seit mehreren Tagen nicht gesehen hat. Maloney erfährt, dass er im 1. Stock des Hauses gewohnt hat. Als Maloney das Zimmer betritt und eine Schublade öffnet, wird er von hinten niedergeschlagen. Zuerst hörte und sah ich nichts. Das Jenseits hatte ich mir immer wie eine gut gefüllte Bar vorgestellt. Da es dafür aber keine wissenschaftlich fundierten Belege gibt, kann es genauso gut sein, dass das Jenseits eine Tramhaltestelle ist oder einfach nur ein Acker. Als ich die Augen öffnete, wurde mir bewusst, dass ich noch einmal überlebt hatte. Sie hatten Glück, dass Stefan sie gefunden hat. Wer ist Stefan? Wussten Sie, dass ein großer Teil der Menschheit kopflos durch das Leben wandelt? Und der Rest hat Kopfschmerzen und heißt Meloni. Ja, ich glaube, das war ein Schlaganfall. Allerdings ein ziemlich heftiger Schlag. Haben Sie gesehen, wer mich derart zugerichtet hat? Herr Stefan hat sie gefunden, ihr Glück. Ich betrete das Haus nie wegen der Erdbebengefahr. Ach, was ist schon ein Erdbeben gegen den Hunger des Geistes? Apropos Hunger, ich könnte jetzt was Kräftiges vertragen. Ich habe Bio-Kekse im Kühlschrank. Erstens schmecken die grauenhaft und zweitens gehören sie nicht in den Kühlschrank. Mein Kühlschrank ist kaputt. Und eigentlich gar kein Kühlschrank. Bei Ihnen überrascht mich gar nichts mehr. Und was machen Sie, wenn Sie nicht gerade bewusstlose Melonis auffinden? Ich bin Ethnologe, ich studiere die Völker, das Brauchtum und die Riten. Zu welchem Stamm gehören Sie? Meloni, Privatdetektiv. Mein Stamm ist die Pappel. Ich suche Georg, der hier wohnte. Ja, Georg, höchst interessant. Er erinnert mich an einen Gebirgsstamm auf Burma. Haben Sie eigentlich schon die Miete für diesen Monat bezahlt? Ja, jetzt fällt mir ein, ich habe eine Verabredung. Tschüss! Ist er mit einem Gebirgsstamm aus Burma verabredet? Wenn Sie bis morgen nicht bezahlen, dann fliegen Sie raus! Was denn so grob zu Ethnologen? Wenn Stefan Ethnologe ist, bin ich Balletttänzer. Ich, Pascal, ich muss das Haus renovieren, sonst stürzt es ein. Wozu benötigen Sie ein Haus, wenn Sie in der Blockhütte leben? Die Frauen finden eine Blockhütte nur in den ersten Nächten romantisch. Danach wollen sie immer ins Haus. Mir ist das egal, ich bleibe in der Blockhütte. Aber wenn das Haus nicht bewohnbar ist, ziehen die Frauen wieder aus. Frauen aber sind wichtig für die Verdauung und die Blutgefäße im Gehirn. Vor allem, wenn man eine oder mehrere Schrauben locker hat wie Sie. Wurden Sie echt niedergeschlagen? Allerdings. Wie heißt eigentlich die Malerin, die drüben im Haus wohnt? Ah, das ist Sabine. Sie ist gut, malt aber nur Kaninchen. Kaninchen? Künstler sind ein wenig seltsam. Ist Ihnen das noch nie aufgefallen? Ich versuchte aufzustehen und es ging ganz gut. Meine Beine waren weich, aber standfest. Nach einer Weile fühlte ich mich fit genug, um ein paar Schritte zu gehen. Es dauerte gut 2 Stunden, bis ich mich in einer Bar gesund trinken konnte. Meine Klientin leistete mir dabei Gesellschaft. Glauben Sie, dass Georg etwas zugestoßen ist? Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder war schon ein anderer in Georgs Zimmer oder Georg himself hat mich ins Reich der Träume geschlagen. Ach, so etwas würde er nie tun, selbst in Gefahr nicht. Dann müssen Sie tatsächlich damit rechnen, dass Georg etwas zugestoßen ist. Mir ist eingefallen, dass er vor etwa einem Monat bei einem Arzt war. Michel heißt er. Vielleicht weiß der etwas. Dieser Arzt hat einen guten Ruf. Er setzt sich für die Leute ein, die keine Versicherung haben. Obdachlose oder alte Menschen. Er gibt ihnen umsonst Medikamente. Er verteilt alles, was er an Gratismustern von den Pharmakonzernen kriegt, an diese Leute. Ich machte mich darauf gefasst, einem barmherzigen Samariter mit langem Bart und traurigen Augen zu begegnen. Doch in der Praxis von Herrn Michel traf ich auf einen Arzt, der aussah, als würde er für die nächste Krankenhausserie im Fernsehen üben. Das sieht aber ganz schlecht aus. Das ist nur eine Beule. Der Rest ist gesund und munter. Das bezweifle ich. Wie viel trinken Sie? Zigaretten? Nein, Whisky. Sie trinken Whisky und rauchen nicht? Das ist ungewöhnlich. Praktizieren Sie rund um die Uhr? Tagsüber bin ich ein ganz normaler Arzt. Abends empfange ich meine spezielle Klientel. Leute wie mich? Aber sicher. Hier, nehmen Sie die. Das sind Vitamintabletten. Und für die Leber gebe ich Ihnen ein Artischockenkonzentrat. Ich bin auf Gemüse allergisch. Vielleicht sehen Sie deshalb so kränklich aus. Ich bin gesund und suche nach einem Ihrer Patienten. Georg heißt er. Georg? Ja, wer soll das sein? Hier, schauen Sie sich das Foto an. Tut mir leid. Diesen Menschen kenne ich nicht. Er war vor etwa einem Monat bei Ihnen in Behandlung. Das ist gut möglich. Ich führe keine Krankenakten über jene, die ich kostenlos behandle. Das sind so viele, dass ich mir nicht jedes Gesicht merken kann. Einige kommen regelmäßig, andere nur ein einziges Mal. Er zeigte auf die Uhr und verabschiedete sich mit einem schlaffen Händedruck. Der barmherzige Samariter machte keinen besonders guten Eindruck auf mich. In meinem Büro traf ich auf die junge Malerin. Sie hielt mir einen Brief unter die Nase. Der lag in meinem Postfach. Die Wahrheit ist schrecklich, deshalb muss ich sie vergraben, Georg. Er hat mir noch nie zuvor geschrieben. Das Datum des Poststempels ist kaum zu lesen. Wie oft leeren Sie Ihr Postfach? Also alle 2 Wochen. Ich kriege kaum Post. Woher kannte er Ihre Postfachadresse? Er wollte selber ein Postfach eröffnen. Ich habe ihm meines gezeigt, aber er hat mich später nie mehr darauf angesprochen. Glauben Sie, dass der Brief etwas zu bedeuten hat? Wir sollten uns einen Spaten besorgen. Das ist nicht für mich. Ich bin Künstlerin. Körperliche Arbeit schadet der Kreativität. Deshalb schreiben Bauarbeiter keine Bücher. Nachdem sie gegangen war, dachte ich eine Weile über ihre Worte nach, ohne dass ich der Lösung des Falles dadurch näher kam. Ein Anruf meiner Klientin kurz vor Mitternacht war hilfreicher. Ich fuhr über eine lange, dunkle Landstraße. In der Nähe einer neuen Eigenheimsiedlung sah ich die Einsatzwagen der Polizei. Üble Sache, Maloney. Ein Fahrradfahrer entdeckte die Leiche, als er seine Blase erleichtern wollte. Und bei dem Toten handelt es sich um den vermissten Georg? Er ist es. Es besteht leider kein Zweifel. Was ist mit ihm geschehen? Er ist erschossen worden. Noch können wir einen Selbstmord nicht ausschließen. Auch wenn wir bis jetzt keine Waffe gefunden haben. Aber die Selbstmörder werden immer raffinierter, Maloney. Auf dem Internet kann man lernen, wie man einen Selbstmord als Mord tarnen kann. Das ist wichtig für die Lebensversicherung. Georg war nicht versichert und er hat sich auch nicht umgebracht. Das ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Und die können ewig dauern. Ich schlage vor, dass ich auf privater Basis weiter ermittle. Haben Sie etwas herausgefunden? Das wird auch mich brennend interessieren, Maloney. Ich erzählte von dem Brief, ohne Details zu verraten. Meine Klientin starrte in die Dunkelheit, während sich der Polizist umständlich Notizen machte. Wenig später erschien der Ehemann meiner Klientin. Er war klein und rundlich. Ich wunderte mich über das seltsame Paar und fuhr zurück in mein Büro. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein seltsamer Bruder, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Ein seltsamer Bruder, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah. Auf der Suche nach einem jungen Mann, der spurlos verschwunden ist, begegnet Maloney einigen seltsamen Gestalten. Im Zimmer des Vermissten wird er niedergeschlagen und wenig später taucht ein Brief auf, in dem der junge Mann schreibt, dass er die Wahrheit vergraben habe. Mitten in der Nacht erfährt Maloney, dass die Leiche des jungen Mannes auf einem Feld außerhalb der Stadt aufgefunden wurde. Er ist erschossen worden. Am nächsten Morgen marschierte ich frohgemut ins Polizeipräsidium. Dort traf ich überraschenderweise auf Herrn Wagner, der gerade dabei war, seine seltsame Zeitrechnung zu erklären. Noch einmal von vorn. Ein Wetter ist kein Tag. Ein Wetter ist auch nicht eine Stunde. Ein Wetter ist einfach ein Wetter. Jetzt ist gerade ein Wetter. Und wenn die Sonne scheint, ist das ein anderes Wetter. Aber wie viele Wetter hatten wir heute schon? Das ist doch ganz einfach. Am frühen Morgen regnete es, danach war es bewölkt und jetzt scheint die Sonne. Das sind 3 Wetter. Und was ist mit dem Wetter, das Sie verschlafen haben? Die Zeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh ist immer nur ein Wetter. Auch wenn es schneit, regnet und zwischendurch die Sonne scheint? Wenn nachts die Sonne scheint, dann ist das vermutlich die Erkenntnis, die hell über Ihrem Bett leuchtet. Zu Ihnen komme ich später, Maloney. Für einen ermittelnden Polizisten in einem Mordfall ist es wichtig, alle Aspekte zu berücksichtigen. Auch die verschiedenen Wetter dieses Mannes, der übrigens ein Zeuge ist. Ich bin mir nicht sicher. Das macht nichts. Ich habe ein Buch gelesen. Ja, ja. Darin steht, dass eigentlich nichts sicher ist. Nicht einmal, dass wir hier stehen und uns über die Wetter unterhalten. Für jemanden, der jetzt nicht hier steht, existieren wir nicht. Das ist hochinteressant. Sind Sie zugänglich für spirituelle Dinge? Er ist zugänglich für jeden Blödsinn, ob spirituell oder als Kreuzworträtsel getarnt. Herr Wagner hat den Toten, als er noch lebte, zusammen mit einem anderen Mann gesehen. Die beiden hatten Streit. Vor wie vielen Wettern war das? Das war vor genau 12 Wettern. Donnerwetter! Und weshalb haben Sie mir das nicht gesagt? Sie sind mir zu wenig spirituell. Können Sie den Mann ganz unspirituell beschreiben? Das könnte ich, aber ich zeichne ihn lieber. Noch einmal. Das ist zu viel zu dieser frühen Stunde. Er soll zeichnen, Maloney. In der Zwischenzeit erzählen Sie mir von diesem Vorfall im Haus des Herrn Wagner. Jemand soll dazu Ihrer Verschönerung beigetragen haben. Schade ist die Beule nicht größer, Maloney. Wagner zeichnete und ich erzählte. Nach etwa einer halben Stunde waren sowohl das Kunstwerk als auch ich ziemlich fertig. Die Zeichnung sah nicht übel aus. Ich erkannte den Mann sofort wieder, behielt dies aber für mich. Schließlich hatte ich mir meine Kaffeemaschine noch nicht wirklich verdient. Meine Klientin war auch dieser Meinung. Mein Mann und ich möchten Sie nicht mehr weiter beschäftigen. Das macht nichts. Ich beschäftige mich auch alleine. Mein Mann ist Jurist. Er glaubt, dass ich einen Teil des Vorschusses zurückfordern kann, weil Sie nicht allzu viel dafür getan haben. Ich bin drauf und dran, den Mord an Georg aufzuklären. Besonders traurig scheinen Sie über den Verlust allerdings nicht zu sein. Ich schlucke Tabletten und stürze mich in Arbeit. Das hilft. Die Polizei sagte mir, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie den Mörder gefunden haben. Bis die Polizei so weit ist, werden noch mindestens 1000 Wetter vergehen. 1000 Wetter? Das ist interessant. Georg hat ab und zu diese Terminologie benutzt. Vor 2 Wettern hatte ich Kopfschmerzen, hat er mir einmal gesagt. Wissen Sie, was er damit gemeint hat? Nachdem ich sie dazu gebracht hatte, mir den Vorschuss als Honorar zu überlassen, erklärte ich ihr, was es mit den Wettern auf sich hatte. Danach kaufte ich mir einen Spaten. Auf dem Grundstück von Herrn Wagner war bereits jemand am Graben. Das ist viel anstrengender, als ich gedacht habe. Woher der plötzliche Sinneswandel? Dieser Brief nagt an mir. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. In einer Stunde ist Mittag. Wenn ich male, muss mein Kopf frei sein. Deshalb grabe ich. Haben Sie schon was gefunden? 2 alte Münzen, ein paar kleine Knochen und einen Babyschnuller. Interessant, was hier alles vergraben wird. Das Grundstück ist riesig. Es kann Tage dauern, bis wir die Stelle finden. Ich glaube, es wird nicht ein... Es kann Tage... Hören Sie mit diesem Wetterblödsinn auf. Anstatt wild drauf loszugraben, sollten wir uns auf dem Grundstück umsehen. Stellen, an denen etwas vergraben wurde, kann man nämlich noch nach Wochen und unzähligen Wettern erkennen. Tatsächlich? Weshalb malen Sie eigentlich nur Kaninchen? Weil ich gelesen habe, dass die echten Künstler immer wieder die gleichen Motive malen. Zudem finde ich Kaninchen niedlich. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen ein paar meiner Bilder. Ich wollte und sie zeigte. Auf den Bildern suchte ich allerdings vergeblich nach Kaninchen. Dafür entdeckte ich viele wilde Kleckse. Sie erklärte mir den Abstraktionsgrad ihrer Werke und ich sehnte mich nach meinem bescheidenen und ganz und gar nicht abstrakten Büro zurück. Stattdessen gingen wir zurück in den Garten. Diesmal gruben wir systematisch und wurden fündig. Das ist Wäsche. Ich glaube, er hat sich einen Scherz erlaubt. Wir sollten uns die Wäsche genauer anschauen. Davon bekomme ich Ausschläge. Das ist gut für die Kreativität. Glauben Sie? Garantiert. Picasso hat 2x täglich schmutzige Wäsche angefasst. Davon steht aber nichts in seiner Biografie. Und ich habe alle Biografien über Picasso gelesen. Ihr bitterböser Blick begleitete mich noch eine Weile. Danach verschwand sie im Haus. Ich schaute mir die Wäsche genauer an und fand schon bald ein paar Packungen Tabletten und die Notizen des toten Georg. 2 Stunden später hatte ich einen Termin in der Praxis von Linus Michel. Der Polizist begleitete mich. Wie lange leben Sie schon auf der Straße? Ich lebe nicht auf der Straße. Dann sind Sie krankenversichert? Natürlich bin ich das. Was soll das, Maloney? Weshalb haben Sie mich hierher bestellt? Weil dieser Arzt ganz spezielle Rezepte verschreibt. Ich helfe den Armen und den Bedürftigen. Ist das heutzutage ein Verbrechen? Sie testen im Auftrag von ein paar pharmazeutischen Unternehmen neue Medikamente an obdachlosen und verwahrlosten Menschen. Das ist eine infame Unterstellung. Der ermordete Georg kam dem lieben Herrn Doktor auf die Schliche. Ihm ist aufgefallen, dass in den vergangenen Monaten 3 seiner Freunde überraschend an Herzversagen starben. Herzversagen ist eine der häufigsten Todesursachen. Das stimmt, Maloney. Und es stimmt auch, dass wir 3 Obdachlose tot aufgefunden haben. Eine Obduktion würde zweifellos ergeben, dass die 3 eines nicht ganz natürlichen Todes starben. Die 3 wurden eingeäschert. Das nützt ihnen nichts, denn es hat noch genug Überlebende, die gegen sie aussagen werden. Niemand wird gegen mich aussagen. Das werden wir ja sehen. Wie war das noch gleich mit dem Wetter, Maloney? Es scheint so, als würde es gleich zu regnen beginnen. Ich bin sicher, dass dieser Herr das nächste Wetter auf dem Polizeipräsidium verbringen wird. Was redet er da? Soll ich ihm ein Rezept ausstellen? Tatsächlich begann es wenig später zu regnen. Der barmherzige Samariter stellte sich stur. Doch schon bald waren die Aussagen und Beweise gegen ihn erdrückend. Ich kaufte mir eine neue Kaffeemaschine, die ich 2 Tage später in einem anderen Laden zum halben Preis gekriegt hätte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein seltsamer Bruder, 3. und letzter Teil.